Nach einem fast dreistündigen Fußmarsch kamen die drei Fragezeichen in ein kleines Dorf. Wir sind allein. Wir haben alle möglichen Verfolger abgeschüttelt und Mr. Dreipunkt hat das Nachsehen. Just, was hast du da für ein Gerät? Also Kollegen, das ist ein Metallsuchgerät. Metallsuchgerät? Wozu das? Ein Rubin besteht doch nicht aus Metall, Linda. Nein! In diesem Moment hätte er seinen Freund nicht ansehen können. Ist das Freundschaft, dachte er, wenn ich ihn in den Tod schicke? Ja, entschied er. Scheiße. Das sind ja gar keine Lowriders mit höhergestelltem Fahrwerk. Es sind ganz normale Wagen. Normale Wagen, die vollständig übermalt und mit Graffiti besprüht sind, damit sie so aussehen wie die Lowriders, mit denen die Band sonst herumkutschert. Genau. Und die Fabrikate? Guckt mal ganz genau hin. Könnt ihr wieder aufstehen? Ja. Ja, da ist ein Mercedes. Und dahinter zwei Volvos. Das hört sich schon besser an. Also dann los.